doch schön egal, mit ihr, wie sie mir gehört. Sie wollen das nur bei Verkehr und Rollen stört. Auch die Jungs von der Chemieindustrie verdienen ihr Geld durch Pharmazie. Mit Aufgeschmüde und Antitrepanzen für gute Bürger mit Leid.